gebrochenen Blut. Ich bin so dünn und schwach geworden. Manchmal flammt eine Landschaft auf meinen Wangen auf. Ich zerreiße das Fenster und das Fleckfieber dröhnt in die Nacht und das Mai spritzt in meine Augen. Ich habe meine Tränen so wundgeschlagen in den Ärschen der Winde. Es sprudelt mir kalte Salbe übers Gesicht. Die Straße ist wie ein Mund vor der Umarmung, so matt wie ein heizendes Schiff. Ich tauche ein Stück durch die Glut. In den Kronen der Bäume tauche ich auf. In ihren heißen Opferschalen schäumen die orangenen Flammen der Lebenden. Ich habe sie gesehen, weil ich den Tod so oft begleitet habe. Die lila Pflaster geben nach wie gärende Hefe und schnellen mich ab. Es hockt wie eine Hube auf dem Trottoir, wenn sie das Gleichgewicht verliert, weil sie die Beine spreizt. Geniales Fieber. Alles steht strahlenförmig in seinem brühenden Beerenbusch. Die Milchstraßen hängen drohend aus dem Himmel wie die Blumenbrüste frischer Wöchnerinnen. Der Boden vor den Flanken der aufgetretenen Wände zur Straße hin ist eng und springend wie ein Acker. Die Flecke der Menschen sind stumm und schreien im Kanon der Farben. Die Ampel an der roten Balustrade ist fiebrig von dem rosabraunen Licht, das sich durch die geschmolzenen Scheiben bauscht. Grün-violetter Fliedergeruch strömt über die Rahmen des Eingangs. Die scharlachen Schwänze der Häuser morden den Tod in den Himmel wie sterbende Hornissen. Und der Himmel schlürft alles in sein giftiges Gehirn. Dahinter häutet sich die Sonne wie die Seide reißt auf den glühenden Bauch einer Frau. Da sackt die Blutblase von einem Stern auf meinen Kopf und ich bin blind. Ich wäre so gern gestorben, denn der Platz hat sein Gesicht verändert wie immer.